Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zu dieser neuen One App a Day Folge, der Folge 677 mit einer neuen Rant-Folge, nämlich der 6. Folge Rant am Samstag. Da fällt mir ein, das könnte man ja fast beinahe als Standardrubrik am Samstag einführen. Mal gucken, ob ich das so tue. Worum geht es? Es geht um ein paar Worte zu unfreundlichen App-Entwicklern. Ich schreibe ja regelmäßig App-Entwickler an für Apps, über die ich gerne sprechen möchte. Und wo ich persönlich einfach gerne einen Promocode hätte, um diese App hier testen zu können. Promocodes gibt's ja nicht nur für iOS, sondern auch für unter Android inzwischen. Das ist auch sehr schön eigentlich. Und ich muss sagen, 99,98% der Entwickler vielleicht sogar sind immer überaus freundlich. Selbst wenn sie einem keinen Promocode zur Verfügung stellen, mag ja sein. Aus welchen Gründen auch immer, das interessiert mich dann eigentlich auch gar nicht. Dann schreiben sie hier, sorry, gerade kein Promocode mehr da, oder nee, sorry, wir finden deinen Podcast zu klein oder was auch immer. Habe ich vollstes Verständnis für. Heute gestern am Freitag passierte es gerade, ich hatte beim Entwickler angefragt, einem deutschen Entwickler, nach einem Promocode. Und als Antwort bekam ich, was sei ich denn eigentlich für ein kleiner Egoist, dass ich gratis oder dass ich erwarte, gratis die App zu bekommen, und das in so beleidigendem Ton und mit einem wütenden Smiley, dass mich das einfach dazu gebracht hat, diese Folge hier zu machen. Wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, wenn ein Entwickler keinen Promocode schicken mag, kann, will, vollstes Verständnis, aber beleidigen. Warum zur Hölle? Warum muss man beleidigt werden? Es reicht einfach eine klare Absage. Und ich habe gedacht, das passt momentan irgendwie für so viele andere, insgesamt für die Mitmenschen da draußen. Dass das einfach doof ist momentan. Irgendwie, weiß ich nicht, passt das in die heutige Zeit, finde ich. Und das gefällt mir persönlich wirklich ganz und gar nicht. Naja, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie weiter rumjammern oder rummeckern. Das sollte nur mal kurz erwähnt werden. Das musste einfach mal raus, hatte ich das Gefühl. Und das ist jetzt raus und jetzt geht's mir besser. Ich wünsche euch noch trotzdem ein wirklich schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.